Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 616. Der Plop kommt. Ja. Viele Themen habe ich heute nicht. Schon wieder nicht. Was ist denn nur los? Also, es ist unglaublich. Es werden immer weniger Themen. Und bei der Rios Wohnzisch habe ich immer so viele mittlerweile. Ja, weil, naja, irgendwie. Naja, obwohl, viele kam, ist auch relativ, ne? Also. Tech News an sich sind ja schon mau, aber naja, womit da was bei Android anbelangt, ist es immer das Gleiche. Und ich habe keine Lust, immer das Gleiche hier zu sagen, wobei, das mache ich natürlich doch, aber ne, immer das Gleiche, was mich nicht interessiert, sozusagen. Ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, eins war schon sehr interessant diese Woche, und zwar der Blob ist zurück. Der Blob kommt zurück. Der neueste Emoji-Noto-Font beinhaltet nämlich jetzt wieder tatsächlich die Blobs. In Monochrom natürlich, ja, ist ja ein Font, also ein normaler Font. Und ja, trotzdem eindeutig die Blobs. Finde ich sehr, sehr toll. Ja. Und wird auch bestimmt gut ankommen, denke ich. Ich finde sowieso, diese Abkehr von den Blobs war das Schlechteste, was Google jemals gemacht hat im Emoji-Bereich. Das war ein toller, neutraler, lustiger Emoji, oder ja, doch, kann man so sagen, bei dem man sich keine großen Gedanken machen musste. Ja. Und von der Auswahl her ganz einfach ist. Heute hat man ja für jede Figur hat man ja 10 verschiedene Auswahlmöglichkeiten und muss dann ganz spezifisch sein, was sich natürlich dann auch entsprechend niederschlägt in den Reaktionen von demjenigen, dem man das schreibt, wenn der das dann zum Beispiel als sehr wichtig erachtet, was auch durchaus dann oft der Fall ist. Dann muss man entsprechend auch die richtigen Auswahlkriterien treffen. Zum Glück kann man bei den meisten Systemen noch auf normale Standard-Emojis zurückgreifen, die dann mehr oder minder neutral sind, aber eben lange nicht so gut aussehen wie die Blobs eben von Google, weil die hatten wirklich einen eigenen Charme. Das hat nicht nur ausgesehen wie ein rundes Gesicht, ein Smiley, sondern das waren wirkliche echte, wie soll ich sagen, Figuren, ja, eben als Blobs. Nur dort, wo es eben dieses Smiley Face oder sowas, dort waren es natürlich dann auch ein Ersatz für die ganz normalen runden Emojis. Ne? Also auf jeden Fall, die gibt es jetzt in dem Emoji Noto von kostenlos, kann man downloaden. Die Installation gestaltet sich aber auf manchen Systemen schwierig, beispielsweise hier bei meinem Linux-System gibt es ein ganz einfaches Problem. Der normale Emoji-Noto-Font ist bereits installiert. Geupdatet ist der noch nicht, ich hoffe, das kommt noch. Wenn man dann den neuen versucht zu installieren, dann taucht der natürlich nicht auf. Weil da ja dasselbe, also quasi dasselbe Font mit dem gleichen Namen schon integriert ist im System. Und deswegen gibt es sogar eine Fehlauswahl. Also wenn ich dann diesen scheinbar neuen Emoji-Noto-Font auswähle, dann ist es in Wirklichkeit der alte und somit dann inkompatibel, beziehungsweise zeigt was ganz anderes an, wie das, was eben jetzt bei dem neuen Font drin ist. Sehr, sehr schade, aber ja, ich hoffe, das wird noch geupdatet von den entsprechenden Distributionen. Mal schauen. Ja. Also, wie lange man sich so mit so einem Thema wie den Emojis beschäftigen kann, ist immer wieder faszinierend. Aber ist halt ein sehr wichtiger Faktor geworden. Ja, und da können sich die Leute, die das ablehnen, immer so lange auf den Kopf stellen, wie sie wollen. Ja. Also ich habe die Emojis immer von Anfang an begrüßt und stark eingesetzt und das habe ich nicht vor zu ändern. Klar, alles kann man übertreiben, also als normal, als Sprachersatz nehme ich die garantiert nicht, aber zum Vermitteln von Emotionen ist das Beste, was man machen kann. Ich meine, ich kann zwar die Emotionen in Glamour beschreiben, aber ich glaube, das wäre dann eher sowas für eine Shakespeare-Aufführung statt für einen salopper Text. Ja, ja, genau. Apropos salopp, es kommen ja immer wieder die verrücktesten Smartphones auf dem Markt und manchmal haben die gute Ansätze und oftmals sind diese guten Ansätze dann wieder zunichte gemacht, weil sie an falschen Ende sparen. Ich glaube, oft in diese Kategorie kann auch das neue Volafone 22 gehen. Also sag mal Volafone, könnte auch Volafone heißen, ist ja egal. Das basiert auf einem Gigaset GS5 und hat eine Multiboot-Funktion. Da kann man dann das VolaOS oder Ubuntu Touch nutzen beispielsweise. VolaOS ist dann eben ein Android-System auf AOSP-Grundlage und ja, Ubuntu Touch eben ein ganz eigenes Linux-basierendes System. Meine, gut, Android ist auch Linux-basierend, aber ihr wisst, was ich meine. Und somit hat man dann durchaus mehr Möglichkeiten. Man kann dieses System auf eine SD-Karte installieren und dann von dort eben aus nutzen. Was noch interessantere Möglichkeiten bietet, sollen da auch noch bald weitere Systeme folgen, die dort dann eben gebootet werden können. Also ich finde das Ganze sehr, sehr interessant, wenn dann nicht zu diesen, also zu dem Thema Leistungsdaten kommen würde unten. Das ist natürlich dann wieder sehr, sehr enttäuschend. Klar, also ich meine, so ein Selfish OS, ja, Troidian, Manjaro, Nemo Mobile und so weiter und so weiter, das alles wäre das wunderbar, ja. Wunderbar, aber auf einem System mit sage und schreibe 4 Gigabyte, 4500 mAh Akku und naja, wie soll man das sagen? Das ist nicht besonders vertrauenserweckend. Also 4 GB Arbeitsspeicher geht gar nicht mehr heute, sorry. Also überhaupt nicht mehr. Schon gar nicht für ein System, wo auch, auch offen sein soll für andere Systeme, die möglicherweise auch wesentlich mehr Ressourcen brauchen. Ja? Also ich würde mir doch gerne zum Beispiel auch ein normales Linux installieren. Muss ja nicht Ubuntu Touch sein, kann auch das normale Ubuntu sein. Oder Manjaro eben. Wunderbar, aber mit 4 GB... Nee, das geht so nicht. Der MediaTek Helio G85 ist da eher noch okay, aber auch nicht unbedingt der große Renner. Ja? Also da hätte ich mir auch ein stärkerer Prozessor gewünscht, beispielsweise der MediaTek 1200 oder sogar der MediaTek, der neue MediaTek 8000 beispielsweise. Wobei klar, ich weiß, gibt da Grenzen, aber da das Gerät eben auf einem GS5 basiert von Gigaset, scheint da eben das die Ausstattung zu sein. Da kann man auch nicht viel dran basteln. 6,3 Zoll Display ist dann ausreichend. Auflösung ist okay. Mit 2340x1080, aber naja, wie soll ich sagen? Also Begeisterung ist anders. Und wie gesagt, die 4 GB, also 8 GB müssen es schon sein für so ein Gerät, weil mal gucken, was das Teil dann letztendlich auch kostet. Klar, es ist ein Vorteil, darf man nicht von der Hand weisen, das Gerät ist auch auf längeren Betrieb ausgelegt. Das bedeutet, man kriegt Akkus zu kaufen, ja, und somit könnte man eventuell das Gerät auch länger betreiben. Allerdings ist hier noch nicht bekannt geworden, wie lange denn jetzt das Software-Update garantiert wird. Ja, zumindest für das System, was die Firma selbst anbietet, VolaOS. Ubuntu Touch, weiß ich nicht, wie lange das, ob das überhaupt, wird es überhaupt noch aktualisiert? Gerade, ich dachte, Ubuntu Touch ist schon weg vom Fenster. Hm? Also, weiß nicht genau. Bei Manjaro hätte ich also am wenigsten Bedenken, dass da dann das Software-Update irgendwie stehen bleibt. Aber es geht ja auch um die Firmware. Das ist ja das Problem auch. Die Software selbst, die darauf läuft, ist eine Sache, aber die Firmware ist die nächste Sache und die muss natürlich von der Firma dann in eingeleitet werden. Das wird sogenannt, als sogenanntes Refone übrigens bei Mobilcom Debitel verkauft. Soll eben als umweltfreundlich dargestellt werden, zumindest das Grundsystem, was da auf das Voila Phone 22 basiert. Und für etwa 400 Euro ja, wird es angeboten. Und von daher, Preis ist ja okay. Aber die technischen Daten, zumindest das, was ich jetzt hier so sehen kann, ist ja auch nicht als komplett, ist eben eher mau. Schade eigentlich, weil wenn das Teil mit einer vollen Ausstattung 12 GB RAM, 256 GB Speicher oder mehr, ja, mit der SD-Karten-Erweiterungsmöglichkeit plus eben die vernünftigen Kameras, die man erwartet, ja, drin dran hat und dann die Möglichkeit eben hier solche offenen Systeme zu installieren, dann würde die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Akku wechselbar ist super. Aber eine Garantie für die Software-Updates wäre sehr, sehr viel wichtiger gewesen, denn die Akkus halten bei mir zumindest in der Regel wesentlich länger, als das Gerät mit Software-Updates versorgt wird. Und spätestens, wenn die Sicherheits-Updates eingestellt werden, nützt mir auch keinen neuen Akku was. Realme hat das 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition für Europa angekündigt. Ja, es war ja noch die letzte Woche die Frage, wird das überhaupt in Europa kommen oder nicht? Die Free Fire Limited Edition von diesem Realme 9 Pro Plus basiert ganz normal auf der, also es ist ein ganz normales Realme 9 Pro Plus, nur eben, dass die Farben und das Design deutlich überarbeitet wurden mit, naja, eben Free Fire like Designs, ja, keine Ahnung, da werden so Sachen genannt wie die Gun Barrel Reflection, Knife Blade, Free Fire Knife, Victory Symbol, Gun Bolt und Gun Barrel Reflection auch auf der anderen Seite. Aber wisst ihr, das ist alles, naja, okay, also es sieht schön aus, sagen wir mal so. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber ja, es sieht schön aus. Sicherlich vom Design her etwas, was ein Hingucker ist, ja. Und naja, für die Fans von Free Fire, okay, gut, wird der Spruch vielleicht was bringen, denn das vermarktet wird der to Booyah. Booyah ist für mich eben sowas von 80er oder sowas. Okay. Aber gut. Schöne Verpackung auch. Ja, also hier stimmt es mit dieser Special Edition auf jeden Fall gut überein. 419 Euro kostet diese Edition und im Normalfall. Und dann hat man eben ein Gerät, wo es gibt es also 8 GB RAM, bis 8 GB RAM. Mit einem Dimensity 920er Prozessor von MediaTek, 4500 mAh Akku, 50 Megapixel Kamera als Hauptkamera und 6,4 Zoll Display mit 1080x2400 Bildpunkte Auflösung und 256 GB Speicher ist auch erhältlich. Von daher ein gutes Midrange-Gerät, kann man sagen. Vom Preis her, ja, ist eigentlich okay für 419 Euro mit den Leistungsdaten. Denke ich mal, geht in Ordnung so. Und wie gesagt, für Fans von Design her ist es sicherlich auch nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt. Ja. Gorilla Glass 5 ist dran. Android 12 wird ausgeliefert. Das ist schon mal, ja, gut, das schaffen viele andere Firmen nicht momentan. Und ich denke mal, das wird seine Fans finden und ich finde es auch okay, dass es in Europa rausgekommen ist. Warum nicht? Mehr Auswahl in dem Bereich schadet nicht, denn gerade im Midrange-Bereich momentan finde ich, gibt es zwar jede Menge Angebote, die aber teilweise doch sehr zweifelhaft sind. Gute Geräte im Midrange-Bereich sind momentan eher selten bei den Neuerscheinungen anzutreffen. Das lässt schon etwas die Augenbrauen nach oben gehen. Ja, warum das so ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, alle wollen jetzt nur noch ihre Flaggschiff-Geräte positionieren und so richtige Midrange-Geräte, naja, gibt's eigentlich schon fast gar nicht mehr. Ne? Zumindest die auch wirklich für den Bereich und ausschließlich für den Bereich gedacht sind. Ja, und zum Beispiel eins, wo man auch nicht so genau einordnen kann, ist ja das Redmi Note 11T, das jetzt auch eben aufgetaucht ist. Und das Ding hat zum Beispiel einen Dimensity 8000 Chipsatz und ein 144 Hertz LCD-Display. Also eigentlich würde man hier sagen, das ist eigentlich schon ein Flaggschiff-Gerät, aber doch nicht so ganz. Wobei, hier, so lasse ich mir das noch gefallen, nämlich die Leistungsdaten ziemlich gut und es dann eben doch nicht als Flaggschiff-Gerät einführen. Das ist ja okay, da kann man ja nicht enttäuscht sein, zumindest wenn der Preis dann eben stimmt. Ja, umgekehrt ist natürlich schlimmer, wenn so Mauergeräte dann als Flaggschiff-Geräte eingeführt werden mit dem entsprechenden Price-Tag. Das ist dann natürlich übel. Aber das macht normalerweise hier Xiaomi bei den Redmi-Geräten eigentlich nicht, bis jetzt zumindest. Und wie gesagt, diese Gerüchte, die jetzt da aufgetaucht sind, übrigens auch so ein Design, was da aufgetaucht ist, wenn sich das materialisieren würde, wäre auch gar nicht so schlecht, aber ich bezweifle mal, dass das dann so aussehen wird. Die neue Generation von Redmi-Smartphones haben übrigens den Codenamen Little King Kong. Also gar nicht so schlecht, den Namen gewählt, aber hoffentlich gibt es ja keinen Ärger für die, ne? Und das Gerät ist natürlich jetzt erstmal für China geplant, so wie das aussieht. 6,6 Zoll Display darf man hier erwarten bei diesem Teil. Und auch knapp 5000 mAh Akku, wäre gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, jetzt erstmal abwarten, es sind die ersten Gerüchte, die aufgetaucht sind. Aber immerhin gut zu wissen, dass das wieder ein neues Gerät mit Dimensity 8000er Prozessor im Anmarsch ist, ganz cool. Ja, Google 6 Pixel Serie ist ist es am meisten verkaufte Google Telefon oder Pixel-Telefon überhaupt. Richtig. Mich wundert es nicht. Für mich war es ja klar, also das ist das einzige Pixel-Gerät nach dem Original-Pixel, das auch einigermaßen, wo ich sage, okay, das ist also keine Katastrophe, das ist in Ordnung, das kann man sogar kaufen. Ja? Wahnsinn. Die Pixel 2 bis inklusive 5, was soll ich dazu sagen? Also, das war ja, ihr wisst es ja, wenn ihr den Uncast verfolgt, das war für mich also wirklich schon eine Frechheit, was Google da rausgebracht hat. Aber am Pixel 6, da haben sie mal wieder was Gutes, was Interessantes gebracht, was auch schon in der Liga mitspielen kann von modernen Smartphones, ja, was ja bei den anderen Pixel-Geräten überhaupt nicht der Fall war, außer beim Pixel 1, beim Original-Pixel, beim Erscheinen natürlich. Das war schön und deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass das bestverkaufte Google-Gerät ist oder Pixel-Gerät aller Zeiten. Ist absolut okay, auch wenn da vielleicht manche jetzt zurückschrecken. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, also dass mir nicht gefällt, dass hier momentan die Presse sogar sagt, man rät vom Kauf von diesem Pixelgerät ab. Kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja, es hat ein paar Bugs drin, die aber Google auch fixt. Ja, und ja, das ist nicht schön, ist schon klar, aber ein bugfreies Gerät zu finden, ist nicht ganz so einfach. Das muss man ja auch mal sagen. Also von daher, klar, man könnte auf Google zeigen, könnte sagen, hier, das ist euer System, euer Smartphone, das muss perfekt sein. Und dann kriegt man natürlich sofort gesagt, ja, perfekt gibt es nicht und schon gar nicht bei Smartphones, hat es noch nie gegeben und wird es nie geben, ein perfektes Smartphone. Dafür ist das einfach viel zu kompliziert aufgebaut und Bugs wird es geben, wird es immer geben, die müssen halt nur auch schnell gefixt werden und bisher macht es Google eigentlich auch soweit. Klar, es muss natürlich besser werden, also bei dem Google Pixel 7 erwarte ich dann doch ein bisschen mehr Stabilität, sage ich mal, aber hoffentlich dann wieder nicht auf Kosten von den Leistungsdaten, weil das war ja immer das Problem. Das Pixel 2 war ein schönes Update zum Pixel 1, aber mehr auch nicht. Das war vollkommen, genau wie das Pixel 3 war dann total Vollkatastrophe. Aber das war kein technisches Update, sondern mehr ein funktionelles Update. Ja. Und das ist natürlich übel, also das Google Pixel 7 darf auf keinen Fall ein funktionelles Update zum Google Pixel 6 werden. Lieber ein gutes, schnelles Gerät mit ein paar Bugs, als ein Gerät von vorgestern ohne Bugs. Und wie gesagt, ohne Bugs gibt es sowieso nicht. Ja, weil das hängt nicht nur vom Alter vom Gerät ab, sondern eben auch von den verbauten Komponenten, die ändern sich eben auch ständig. Es geht eben um die Leistungsdaten und deswegen kann ich das gar nicht verstehen. Also Pixel 6 und 6 Pro, für mich Geräte, die man absolut kaufen kann. Deswegen absolut okay, dass die auch von den Verkaufszahlen her die besten Pixel-Geräte sind. Wobei man natürlich nicht verschweigen darf, dass die Pixel-Verkaufszahlen insgesamt extrem niedrig sind im Vergleich zu, sagen wir mal, Xiaomi oder Realme oder Samsung. Also das sind natürlich Welten dazwischen, aber trotzdem, ja, immerhin schon mal ein Erfolg. Und ich meine, Google weiß ja, dass sie nicht ein Samsung-Gerät ein Gerät haben, das im Verkaufszahlenbereich von Samsung oder von einem Xiaomi-Gerät ist. Das dürfte ja klar sein. Ja, also um OnePlus mache ich mir wirklich Sorgen mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt wieder ein Sicherheitsupdate bekommen, natürlich von Android 12 keine Spur, weit und breit, komme ich später auch nochmal dazu. Stattdessen kommt ein OnePlus-Gerät nach dem anderen raus. Jetzt wurde sogar schon wieder ein OnePlus Ace Lite entdeckt, und zwar bei der Tena, das ist die die Zertifizierungsstelle in China, das heißt sowas wie in den USA die FTC oder ähnliches. Und die geben ja die Geräte dann quasi frei und dort müssen dann die Spezifikationen eben offengelegt werden und sieh da, es ist ein OnePlus Ace Lite. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Es kommen so viele OnePlus-Geräte raus, was ist da nur los? Ja, ich meine, klar, das OnePlus Ace ist ein sehr interessantes Gerät. Das OnePlus Ace Lite, ich weiß nicht, wie sind denn da die Unterscheidungen? Also offenbar, da wären es die 8100er Chip, 16 Megapixel Front-Facing-Kamera dürfte es sein, 64 Megapixel plus 8 Megapixel plus 2 Megapixel, also die üblichen verdächtigen Kameras hinten, 6,59 Zoll Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 5000 mAh Akku, ja, und ein Audio-Klinkenstecker ist ebenfalls dran, 3,5 mm immerhin, und der Fingerprint-Scanner ist an der Seite übelst, meiner Meinung nach, aber egal. Was ist denn, also ich finde es so schlimm, ja. Diese unglaublich vielen Modelle, die es da gibt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch groß dazu sagen soll, ehrlich gesagt, weil ich bin äußerst beunruhigt, was die Produktpolitik von OnePlus an den Tag legt. Dann hätte ich da jetzt ein paar Monate in Zukunft schauen können. Ich glaube, ich hätte dann von einem OnePlus-Gerät abgesehen, ja, weil das hier deutet darauf hin, dass es in Zukunft massive Probleme mit Updates geben wird. Und eins von den Sachen, wo ich auch schon sehr, sehr stark befürchtet habe, ist zumindest in der Beta-Version von Android 12 für das OnePlus Nord 2 aufgetaucht. Also da hoffe ich wirklich, dass das nicht in der finalen Version passiert, sonst werde ich das erste Mal, glaube ich, mit einer Firma vor Gericht ziehen und mein Geld zurückverlangen, ja, weil mir dann nämlich etwas verkauft wurde, was nicht so wie versprochen geliefert wurde. Und zwar geht es natürlich um die Pac-Man Edition. Ja. Also zunächst mal ist schon mal ein Anfang, dass jetzt die Open Beta von Android 12 für das Nord 2 erhältlich ist. Lustigerweise für das Nord 1 ist die schon erhältlich gewesen. Ja, und jetzt kommt es eben, naja, fürs Nord 2. Letzten Juli ist es erschienen, immer noch Android 11 und hat jetzt immer noch Android 11. Das ist schon traurig, eine oder wie es hier in dem Artikel steht, eine große Schande, dass OnePlus Nord 2 immer noch auf Android 11 festsitzt. Aber immerhin, jetzt gibt es die Open Beta und jetzt haltet euch fest, meine Befürchtungen, ja, dass mit einem Update auf Android 12 eventuell die Pac-Man Sonderfunktionen bei der Edition wegfallen könnten, ist offenbar wahr geworden bei der Beta. Wie gesagt, ich hoffe, dass das bei der finalen Fassung da noch geändert wird. Tatsächlich, wenn man das updatet, hat man eben diese Pac-Man-Edition, also die Pac-Man-Edition im Gerät ist weg. Klar, das Gerät außen ändert sich ja natürlich nicht, aber die Softwareänderung speziell für diese Pac-Man-Edition, das heißt zum Beispiel das Ausschalten, das Laden, da gibt es spezielle Animationen, wenn man zum Beispiel das Ladegerät einsteckt oder wenn man es einschaltet, die Einschaltanimation ist da ganz anders. Und zwar auch sehr, sehr schön. Und deswegen, das sind auch die Gründe, warum ich mir das geholt habe. Natürlich auch das Skinning, das da vorhanden ist. Und Apps auch. Ja, selbst der Taschenrechner ist da angepasst. Da gibt es eine versteckte Funktion, wenn man da eine bestimmte Zahl eintippt, dann wird eine wunderhübsche Animation, Pac-Man-Animation abgespielt und so weiter. Ganz cool. Und man hat sogar für die Kamerafunktionen, wo man einen Filter machen kann mit Pac-Man-Charakteren. Also da werden die quasi eingeblendet ins Bild. Ganz cool. Das alles entfällt mit einem Update. Und damit wäre natürlich hier ein, es wäre also, die Pac-Man Edition wäre zerstört. Ja. Deswegen werde ich das natürlich auf gar keinen Fall machen. Ich hätte die Beta aber sowieso nicht installiert. Hoffe inständig, dass die bei der Vollversion dann allerdings wieder das berücksichtigen. Hier haben wir das nächste Problem. Ja. Jetzt sind schon so viele Geräte auf dem Markt. Jetzt habe ich noch die Pac-Man Edition. Also ich kann wirklich froh sein, wenn da überhaupt jemals die finale Version von Android 12 erscheinen wird. Und das bei einem brandneuen Gerät. Das ist ziemlich traurig und da sehe ich wirklich ein großes Problem bei OnePlus momentan. Also die Flaggschiff-Geräte Pro 10 und so weiter, ja, 10 Pro, ja, okay, da sehe ich, klar, die werden bestimmt ihre Updates bekommen, ja, aber bei den anderen Geräten wäre ich momentan ziemlich vorsichtig und wenn ich mir das so angucke, wie viele Modelle da momentan auf den Markt kommen, würde ich fast sagen, passt auf, wenn ihr ein Midrange-Gerät von OnePlus kaufen wollt, diese Nord-Reihe beispielsweise, ja, da könnte es möglicherweise Probleme geben mit den Updates, weil so viele Modelle, die momentan auf dem Markt sind, so viele Mitarbeiter können die gar nicht einstellen, wie die brauchen, für diese vielen, vielen unterschiedlichen Adaptierungen zu machen. Und dann sind eben auch noch diese Special Editions hier zu versorgen, ja. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also, wow. Eins steht fest, ich werde die Pac-Man-Edition erstmal nicht updaten, bevor nicht 100% sicher ist, dass das Update, Also ich meine, das System-Update. Von nicht 100% sicher ist, dass das System-Update, also auf Android 12, die Pac-Man-Funktionen nicht rauskillt. Ja? Weil so habe ich das Smartphone nicht gekauft. Das hat nämlich immerhin eine ganze Stange mehr gekostet als ein normales Nord 2, diese Pac-Man Edition. Und dann will ich auch verdammt nochmal die Pac-Man Edition haben. Wow. Heftig, ne? So, und das OnePlus Nord 3 ist auch schon im Test. Ach, das ist schon sehr, sehr beachtlich, weil das OnePlus Nord 2T noch nicht mal draußen ist. Und jetzt gibt es ein Problem. Das könnte passieren, dass eventuell das OnePlus Nord 3 vor dem OnePlus Nord 2T, 2T rauskommt. Das wäre äußerst übel. Also OnePlus muss da wirklich aufpassen, dass sie sich da zusammenreißen, ja, und hier dieses Gerät nicht noch falsch, na, sagen wir mal, falsch rausbringen, ja, also heftig, heftig, ne? Der Codename soll übrigens Miley heißen, oder Meili eigentlich, Meili. Und ebenfalls, dann werden sie 8000er Chipsatz drin haben, 4500 mAh Akku, 80 Watt Charging, 90 Hz Display, und soll einfach die abgespeckte Version vom OnePlus 10R sein, aber nicht sehr viel abgespeckt. Ja. Von daher, ich denke, das wäre technisch gesehen absolut top. Aber hier, wie gesagt, Problem, das OnePlus 10R wird 100% geupdatet. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch relativ schnell. Aber beim Nord 3 weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Ingenieure bei OnePlus überhaupt mal wissen, was für Modelle momentan auf dem Markt sind. Das OnePlus 2T, das soll mit dem Dimensity 1300 Chipsatz rauskommen. Ebenfalls 90 Hz, 4500 mAh Akku, 80 Watt Fast Charging. Ja. Und ja, also, wenn das 3er jetzt noch vorm 2T rauskommen würde, das wäre natürlich der absolute GAU. Ja. Und das würde auch dann zeigen, dass hier OnePlus vollkommen die Kontrolle verloren hat mit den vielen Geräten. Und es kommt auch daher, und da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass es einfach nur Oppo-Geräte sind, mit dem OnePlus-Label draufgeklatscht und werden dann so vermarktet. Weil, also man zaubert nicht einfach so Geräte aus dem Nichts. Ja, und seit der Übernahme oder seit der offiziellen vollen Übernahme hat jetzt schon immer zu Oppo gehört, OnePlus, aber nach der offiziellen Übernahme sieht man nämlich das ganz deutlich, dass hier ein Modell nach dem anderen rausgehauen wird und das ist mehr als bedenklich. Ui, ui, ui. Das bedeutet alles nichts Gutes, glaube ich. Und die Zukunft bei OnePlus sollte man im Auge behalten. Das könnte zumindest Probleme geben, wie gesagt, mit Updates und mit der Produktpolitik insgesamt. So, dann sind wir bei einem anderen Gerücht. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht heute erwähnen, ja, sondern warten, bis endlich mal was Offizielles da ist. Aber mangels Themen habe ich mir es dann doch mal rausgepickt. Ja, wie gesagt, zum tausendsten Mal, glaube ich, ja, haben wir die Gerüchte von einer Pixel Watch, ja. Google Pixel Watch. Ja, ich weiß, jetzt macht ihr schon wieder, oh nee, nicht schon wieder. Ja, genauso ist mir es auch gegangen. Auch wenn sich diesmal die Berichte natürlich verdichten oder dass die tatsächlich kommt, abwarten, warten wir mal auf die Google I.O. Da hat man jetzt schon viermal Google I.O., glaube ich, wo wir auf eine Google Pixel Watch gewartet haben und die kam einfach nicht. Wenn es hinkommt, können auch mehr als viermal gewesen sein, seit es dieses Gerücht gibt. Keine Ahnung. Jedenfalls geistert es so alle paar Monate immer mal wieder durch die Presse. Wie gesagt, jetzt sieht es danach aus, als ob es vielleicht tatsächlich eine kommt. Aber ich glaube erst, wenn es das Ding zu kaufen gibt. Und zwar richtig zu kaufen gibt. Erste Einschränkung gibt es ja schon. Angeblich soll das eine Limited Release werden. Also, das heißt, die schmeißen ein paar Uhren raus. Ja, mal gucken, wäre das das die PS5 von Google? Ja, also so hier ein paar Uhren und dann muss man warten und bestellen, die Scalper kommen und verkaufen die dann für einen dreifachen Preis oder sowas. Ja, keine Ahnung, also das macht zum Beispiel gleich keinen guten Eindruck, wenn man eine neue Uhr, also ein Produkt rausbringt, das auf das gewartet wird, und dann macht man daraus eine Limited Release. Also das heißt so viel wie, wir können nicht liefern oder wir haben das Produkt sowieso noch nicht vorrätig, jetzt macht mal langsam. Es ist schon etwas verstörend. Offenbar gibt es eine Samsung-Partnerschaft hier mit der Uhr. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Dieselben Sensoren wie die Galaxy Watch. Elektrokardiogramm, also EKG, gibt es da wohl mit drin. Und Wear OS 3.1. Zwei Größen soll es geben. Und zwischen 300 und 400 Dollar soll das Teil kosten. Ja, wie gesagt, sind Gerüchte, bisher stufe ich die einfach noch ein als die üblichen Gerüchte über die Pixel Watch. Am 11. bis 12. Mai ist es ja dann soweit, da wird dann das vorgestellt, leider noch nicht im nächsten Uncast, sondern erst im darauffolgenden Uncast wird es also interessant werden. Ja. Und ja, da werden wir dann mal sehen, was da dann aufgetaucht ist an wahren Fakten. Ja. Nun ja. Gut, dann als nächstes, ihr wisst ja, die Firma Nothing, der Carl Pei, der übrigens OnePlus gegründet hat, ja, und geflohen ist offenbar von OnePlus, so langsam wird es auch klar, warum. Der hat ja eine neue Firma gegründet, Nothing, ne? Und Nothing, nix, ne? Also wirklich, nix ist nix, nein, Nothing ist möglicherweise doch was, ja. Denn das neue Smartphone, das angekündigt wurde, hat ja schon für Furore gesorgt, obwohl noch gar nichts zu sehen war davon. Aber eines könnt ihr jetzt schon sehen, und zwar den offiziellen Launcher. Ja, genau, den könnt ihr nämlich jetzt in einer Beta-Version herunterladen aus dem Play Store und auf eurem Gerät installieren, auch wenn er kein Nothing-Gerät hat, logischerweise. Aber da könnt ihr schon mal sehen, wie die, wie das Design aussehen wird. Noch fehlen natürlich die internen Komponenten, ganz klar, weil dieses Nothing OS wird also ein Android-Derivat sein, ist allerdings zu Android kompatibel. Ähnlich wie viele andere Sachen, wie zum Beispiel MyUI oder wie die ganzen Dinger heißen, ja. Also da wird auch hier ein eigenes OS, das eben angepasst ist, stark angepasst ist, auf dieses Gerät kommen. Aber den Launcher, den könnt ihr dann eben schon auf andere Geräte installieren, dann kriegt ihr schon mal einen Eindruck, wie das Gerät sich anfühlen wird. Vom Homescreen her und die Design Language. Die dürfte übrigens auch nicht jedem gefallen, aber ich finde, sie hat was. Normalerweise bin ich ja nicht allzu der Minimalisten-Fan. Also ich mag es eigentlich eher kompliziert und ich möchte gern alle Informationen und alle Switches und alles auf einen Blick, auf einem Screen haben. Zack, ne? Und das heißt, Massive Tech Overload, das ist eigentlich so mehr meine Geschichte. Aber trotzdem muss ich sagen, gefallen mir diese Widgets auch sehr gut. Unverkennbar ist das ist da so eine Art Retro Design mit verbunden. Pixel Art könnte man fast schon sagen. Und das hat natürlich einen besonderen Flair. Ob das natürlich jetzt die Masse anspricht, weiß ich nicht genau. Wenn es da einen Trend gibt, ich verpasse diese Trends sowieso, ja, weil die mich nicht interessieren, aber im Moment bin ich eigentlich der Meinung, dass das bei der Masse vielleicht eher weniger gut ankommt, wenn das so verpixelt aussieht. Aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. mir selbst gefallen diese Widgets und die Design Language von diesem Nothing Launcher, ja, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Irgendeine Seite, das fand ich ziemlich lustig, hat es auch gesagt, hat natürlich gleich hervorgehoben, ne, die super Nachteile. Also irgendwie, ist schon interessant, manchmal suchen eigentlich diese Hersteller oder diese Tech-News-Systeme suchen nach irgendwelchen Fehlern oder Sachen, wo man eine andere Firma mit diskreditieren kann, habe ich so das Gefühl. Ich habe ehrlich in dem Artikel gelesen, dass der One, dieser Nothing Launcher dafür sorgen könnte, dass ihr am Flughafen verhaftet werdet. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, was ist denn da für ein unglaubliches technisches Problem? Wo hängt es da? Irgendwelche Gesetzesverstöße, die da durch den OnePlus Launcher, diesen Nothing One Launcher oder Nothing Launcher hervorgerufen wurden oder werden. Oh, Wahnsinn, ne? Nee. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Der Nothing Launcher hat als voreingestellte Benachrichtigungs- und Klingeltöne ein Klopfen wie ein Specht. Aber das würde sich anhören wie ein Rifle, also wie ein Gewehr, ein automatisches Gewehr. Tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck. Ja? Und deswegen könnte dann auch Alarm ausgelöst werden am Flughafen. Ich weiß nicht, wenn man so auf solche absurden Theorien kommt. Also ja, möglicherweise würde das sogar tatsächlich passieren bei der Paranoia, die an manchen Flughäfen herrscht, ja. Wenn man dann auf einmal eine Nachricht bekommt oder angerufen wird, das macht und dann lassen sich die Leute auf den Boden fallen, klar, der Flughafen wird geräumt und ne, dann stellt sich heraus, das war dein Handy, ja, das ist schon schlecht, das wird teuer unter Umständen und so weiter, ne? Aber Leute, ich meine, dass diesem Launcher jetzt irgendwie da eine Verbindung zu bringen. Ich meine, da hört man sich eben diese Klingeltöne vielleicht mal vorher an. Das wäre auch zum Beispiel gar nicht so toll, wenn jetzt was anderes da drauf wäre. Ihr müsst aufpassen, was ihr auf euer Smartphone drauf macht. Klar, wenn ihr anzügliche Pornogekreische auch als Klingelton nutzt, ne? Dann wäre das vielleicht auch nicht sowas für einen Kindergartenbetreuerin oder sowas, ja, wenn ich die drauf hatte, das wäre vielleicht äußerst übel, ja. Aber das sind doch Sachen, die muss man doch, das ist doch nicht dem Launcher zuzuordnen, sondern man muss da wirklich halt die Klingeltöne auswählen, so wie man sie gerne hätte. Ne? Das ist halt so ein Quatsch. Egal, auf jeden Fall, irgendwas Schlechtes findet man immer, wenn man etwas finden will. Und gut, also ne, ihr seid gewarnt. Das Spechtklopfen, das hört sich an wie ein Maschinengewehr. Tut's am besten nicht aufspielen oder nicht nutzen, wenn ihr an den Flughafen geht. Ja, Wahnsinn, über was man sich heute alles Gedanken machen muss. Das ist echt nicht mehr normal. Ne? Also, ne, wie war das mit freiheitlich und hin und her? Also, man muss jetzt halt aufpassen, schon was für einen Klingelton man drauf hat, ne? Heftig. Okay, also. Nochmal anderes Thema. Honor hat die Position von Huawei eingenommen in China, ja? Also, im Preis habe ich das ja schon länger gesagt. Also, auf jeden Fall. Aber jetzt auch in den Verkaufszahlen. Also Honor ist jetzt das neue Huawei sozusagen in China. Sowohl was die Preise, teuer, als auch die Verkaufszahlen gut betrifft. Ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Verkaufszahlen von Huawei-Geräten auch in China zurückgehen und die Verkaufszahlen von Honor-Geräten in China natürlich auch stark steigen. Und so kam dann dieser Wechsel eben zustande. Also wenn man das jetzt sieht, 16,9% der Geräte in China sind von Honor die, also im Quartal 1, oder im Quartal 1 2022 so, und 6,2% nur bei Huawei. Also über 10% mehr als Huawei hat. Damit ist Huawei natürlich abgehängt, ganz klar, und ist nur noch vor Realme, als quasi als zweitletzter, bevor die anderen kommen. Ja. Also wenn das so weitergeht, wird Huawei bald zu den anderen gehören. Ist schon bedenklich. Aber ab einem gewissen Punkt war das dann zu erwarten. Übrigens, interessant ist, dass sowohl Oppo, Vivo als auch Xiaomi gefallen sind vom Marktanteil her gegenüber dem ersten Quartal 2021. Nur Honor, Realme und Apple haben Zuwächse bekommen. Die stärksten Zuwächse mit Abstand natürlich Honor. Und das ist natürlich bisher beachtlich, vor allem mit den Preisen. Also ich bin immer wieder verwirrt, dass die Leute Geld ausgeben für Produkte, die sie günstiger bekommen könnten, wenn ein anderer Name draufsteht. Es ist wirklich faszinierend. Das ist auch, mal auf der anderen Seite ist es natürlich gut, davon lebt auch der Markt, das ist ja ganz klar. Ich meine, stell euch mal vor, jemand würde die Billigmarke vom, nur noch die Billigmarke vom Aldi kaufen und nicht mehr das gleiche Produkt als Markenprodukt, dreimal so teuer, ja, nur ein anderer Name, dann, ja, dann wäre die Firma bald pleite. Ja, also das ist. Vielen Dank, Leute, dass ihr mit eurem unnützen Kauf von teuren Produkten den Markt unterstützt, damit Leute auch dasselbe oder sogar ein besseres Produkt für weniger Geld kaufen können. Vielen Dank. Meine ich ganz im Ernst. So funktioniert das eben mit der Marktwirtschaft. Allerdings frage ich mich natürlich schon, warum das die Leute machen. Ich kann da also nur mit dem Kopf schütteln. Unverständlich ist mir das vollkommen. Also bei mir müsste Realme auf jeden Fall weit, weit vor Honor sein. Weit vor Honor. Die bringen nämlich bessere Geräte raus. Bis auf die Kamera. Da ist Honor wirklich top, top. Ja, aber ansonsten technische Daten, Leistungsdaten, Geräte deutlich besser, aber viel, viel, viel günstiger. Mehr, teilweise mehr als die Hälfte bei den Flaggschiffgeräten. Ja, und trotzdem haben die 2,6% Marktanteil und Honor hat 16,9%. Das ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Also, okay. Aber, wie gesagt, die Marken machen es möglich. So auch Oppo, ja, auch wenn die jetzt Marktanteil gefallen ist mit 18% Marktanteil, ja, sind sie immer noch vor Apple und Vivo mit 19,7%. Oppo beispielsweise hat ja auch OnePlus. Ja. Und da muss man ja auch sagen, sind wir mal froh, dass Oppo noch so gut dasteht, sonst wäre OnePlus wohl bald Geschichte. Also, ihr seht, es ist nicht so einfach im Bereich von den Smartphones und war es noch nie, aber es ist sehr verwunderlich, manchmal die Marktgesetze. Ich glaube, selbst die Experten sind immer wieder geschockt, dass es solche Entwicklungen gibt, die man einfach nicht vorhersehen kann. Denn ehrlich gesagt, niemand hätte Honor zugetraut, dass die so schnell die einstige Muttergesellschaft abhängen können nach dem Freimachen der Ressourcen. Und die jagen Apple, Leute, die jagen Apple. 17,9% Marktanteil hat Apple auf dem chinesischen Markt und 16,9% hat Honor. Also nur noch 1% und dann sind die gleich auf mit Apple, das ist schon heftig. Und da seht ihr mal, wie das geht. Ne? Also ein Zuwachs von 166,8%. Das ist mit Abstand das Größte, was es überhaupt gibt. Und das zeigt auch, dass Huawei alleine, also die von Huawei, die Leute von Huawei können nicht alleine das zu Honor gebracht haben. 64% hat Huawei verloren, ja, 15% hat Xiaomi verloren, 31% hat Oppo verloren und Vivo hat 31,3% verloren, Honor 166,8% gewonnen. Apple 4,4% gewonnen und Realme 1,6% gewonnen. So sieht es aus. Das heißt, Honor muss von Vivo, Oppo, Xiaomi und Huawei Kunden bekommen haben. Heftig. So, dann sind wir auch mit den News-Themen durch. Wundert mich nicht. Und deswegen komme ich jetzt mal zur App der Woche. Es ist ein Spiel. Ein Spiel, wo ich zuerst mal ein bisschen zwiegespalten war, weil der Grafikstil mir nicht gefällt. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, die Tatsache, dass mir der Grafikstil nicht gefällt, heißt ja noch lange nicht, dass die App schlecht ist. Denn der Stil ist reine Geschmackssache. Ne? Und das Spiel selbst ist viel, viel wichtiger. Was wird in diesem Spiel gemacht? Was wird angeboten? Was wird wie umgesetzt? Die Grafikqualität ist genauso. Der Stil der Grafik ist ja nicht so das Bewertungskriterium eigentlich, sondern die Qualität der Grafik. Und die ist eigentlich ziemlich gut. Die ist sogar sehr gut. Das Wasser sieht aus wie Wasser, die Rätsel sind schön, die man lösen muss. Die Art von dem Spiel ist interessant, wie so ein langsames Zelda vielleicht, ja, also ganz entfernt natürlich, ja. Es sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus, wenn auch die Geschwindigkeit der Grafik ist etwas seltsam. Das macht es halt nicht ganz so dynamisch wie ein Spiel wie Zelda beispielsweise. Aber wie gesagt, die Rätsel, die man lösen muss, das ist sieht wirklich fantastisch aus. Und es gibt auch Action-Elemente da drin, wo man auch halt kämpfen muss richtig. Auch zu Wasser kämpfen muss übrigens. Ja, mit dem Schiff. Ja, ist auch das interessant. Und dann eben die Welt bereisen und eigentlich stimmt alles. Grafik stimmt, Sound ist auch gut. Also absolut top. Und irgendwie nach kurzer Zeit ist eigentlich klar, dass das ein kleiner Geheimtipp ist. Ja, Oceanhorn nennt sich das Game. Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Ja, sehr interessant. Der Soundtrack ist übrigens von Nobuo Uematsu. Ja, genau. Und Kenji Ito. Nobuo Uematsu war einer der die Final Fantasy Musik übrigens kreiert hatte. Sehr interessant. Und da könnt ihr schon daran erkennen, dass es schon eine gewisse Arbeit in diesem Spiel gibt, technisch gesehen. Und deswegen stecht es auch schon heraus. Ja. Geheimtipp, ganz klar, weil es eben nicht so das normale System ist, sage ich mal, was man bei den meisten anderen Games sieht und auch nicht die normale Optik. Ja. Aber das alles macht das Spiel ja gerade erst besonders. Ja, sonst wäre das ja ein 0815-Game. Sehr interessant. Wie gesagt, die 3D-Grafiken sind schön, auch wenn der Stil eben gewöhnungsbedürftig ist, zumindest für mich. Für andere wird er wahrscheinlich cool sein. Aber die Rätsel am Anfang sind natürlich leicht. Das soll ja nur zur Einführung sein, also keine Panik. Die werden auch schwerer, sehr viel schwerer. Aber so macht es dann richtig Spaß und auch wie gesagt, das Kämpfen gegen Monster, da darf man nicht zögern, da muss man sofort zukloppen, sonst verliert man sehr viel Energie. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Also ein leichtes Berühren von den Gegnern, man hat schon ein Herzchen abgezogen bekommen, man hat 5 Herzchen. Also ihr seht, das ist nicht ganz so toll. Also da muss man schon schnell fuchteln, Den Aktionsknopf drücken eben, damit man da nicht Energie abgezogen bekommt. Ja. So ist das. Also Oceanhorn Monster of Uncharted Seas. Sicherlich ist ein Game, bei dem man stundenlang versinken kann darin. Und die Story ist auch ganz interessant. Sehr seltsam oder, naja, was heißt seltsam? Eigentlich bemerkenswert ist, das scheint eine Firma zu sein, die in Deutschland ihren Sitz hat. FDG in Entertainment, ja, ist das. Also, mich hat das verwundert, aber warum denn auch nicht, eine deutsche Firma mit Nobuo Uematsu zusammenzuarbeiten? Warum sollte es nicht funktionieren? Also, ganz cool. Ich finde es schön und von daher eine Empfehlung. Klar, Ingame-Einkäufe gibt es für die Vollversion, in Anführungszeichen, ja, muss man eben 5,99 bezahlen. Dann kann man eben voll das Game voll und ganz nutzen. Hat schon 5 Millionen Installationen. Ich weiß nicht, ob man das noch als Geheimtipp bezeichnen kann, aber ich denke schon, weil ich finde, die Presse hat da dieses Spiel irgendwie komplett übersehen. Und ich auch, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Auch wenn das Spiel zum letzten Mal im September 2019 aktualisiert wurde, habe ich da keine Probleme mit dem neuen Gerät, auf Android 11 zumindest, gehabt. Funktioniert alles einwandfrei. Also Oceanhorn Monsters of Uncharted Seas. Kostenlos zum Download im Play Store, Vollversion 5,99 oder 5,59. Ebenfalls dann als In-App-Kauf, 5,99 genau, für In-App-Kauf geeignet dann im Spiel. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr in den Shownotes die Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen sehen wollt, dann müsst ihr in eurem Podcast-Player schauen. Irgendwo sind die Shownotes versteckt oder sind vielleicht sogar schon auf dem Schirm. Nicht irgendwo drauf drücken, runterklappen, irgendwas. Je nach Podcast-Player, den ihr nutzt, könnt ihr dann diese Sachen einblenden und draufklicken und los geht's. Sicherlich, natürlich, wie immer, die App der Woche interessant, aber auch zum Beispiel der Emoji-Notofon zum Herunterladen oder die technischen Daten von den Geräten, die ich hier angesprochen habe. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.